Kundgabe 3451. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.02.1945. Offenbarung durch das Wort Gottes. Der Meinigen gedenke ich zu jeder Stunde, und ihnen offenbare ich mich durch das Wort, das ihnen teils gedanklich, teils durch Mittler zugeht, die es direkt von mir empfangen haben. Und so wird auch die große Notzeit von ihnen überstanden werden können, weil ich ihnen dazu die Kraft vermittle durch mein Wort, welche der Ausfluss meiner ewigen Liebe ist, und das darum für den Menschen stets ein Gnadenquell sein wird, indem er Kraft und Stärke schöpft in jeder Not. Durch mein Wort stehen die Menschen in engster Verbindung mit mir. Es ist ihnen das Zeichen, dass ich ihren Bittruf erhöre, wenn sie mein Wort empfangen dürfen, direkt oder durch Boten. Denn mit meinem Wort bin ich selbst bei ihnen, und in meiner Nähe brauchen sie nichts zu fürchten. Sie brauchen nicht zu bangen um ihren Leib und ihre Seelen. Denn ich schütze beides, so wie ich im Wort bei ihnen bin. Doch sie müssen mein Wort auch erkennen als solches, sie müssen mich selbst erkennen darin, dann stehen sie auch unter meinem Schutz. Und Kraft und Gnade strömet auf sie über in reichstem Maß. Die meinen aber glauben an mich. Sie glauben an meine Liebe und also auch, dass sich diese Liebe kundtut im Wort. Und so erkennen sie mich selbst im Wort an und stellen sich bewusst unter meinen Schutz. Wer aber zaghaft ist und ungläubig, der wird auch die Kraft des Wortes nicht so verspüren können. Denn meine Liebeskraft strömt nur in ein völlig mir geöffnetes Herz ein. Und dieses Öffnen des Herzens setzt tiefsten Glauben an mich und meine Liebe voraus. Mein Wort verliert nie an Wirksamkeit. Doch letztere hängt vom Willen des Menschen selbst ab, wie er sich selbst einstellt zu mir, der ewigen Liebe. Ist sein Herz liebefähig und liebewillig, dann tritt er auch unbewusst in Verbindung mit mir, um langsam zum Erkennen zu kommen und nun bewusst nach mir zu streben. Und dann wird er auch glauben können und mein Wirken, meine Fürsorge um die Menschen verstehen, die in der Übermittlung meines Wortes zum Ausdruck kommt. Und so er in meiner Liebe die Begründung sucht, erkennet er auch mein Wort als Ausfluss meiner Liebe an und dann gehöret er zu den meinen, die Kraft schöpfen werden aus meinem Wort im Übermaß. Und ich werde mich allen offenbaren, die im Glauben an mich und meine Liebe mein Wort begehren. Ich werde ihr Denken leiten der Wahrheit entgegen. Ich werde ihnen mein Wort durch Boten vermitteln, so sie selbst es nicht zu vernehmen vermögen durch die innere Stimme. Und ich werde meine Diener auf Erden in erhöhte Fähigkeit versetzen, die Stimme des Geistes in sich zu vernehmen. Ich werde bei den Menschen sein im Wort zu jeder Zeit, auf dass die kommende Not sie nicht niederdrückt, auf dass sie Kraft zum Widerstand daraus schöpfen, auf dass sie ihren Geist zu mir senden und nicht von den Kräften der Finsternis hinabgezogen werden. Denn mein Wort ist die stärkste Waffe gegen jene, denn es lehret den Menschen die Liebe, es gibt ihnen meinen Willen kund. Und wo die Liebe geübt, also mein Wille ausgeführt wird, dort sind die Kräfte der Finsternis machtlos. Dort strebt die Seele mir entgegen. Und meine Liebe ergreifet sie und lässet sie nimmermehr fallen. Und darum vernehmet mein Wort, und ihr werdet alle Not überwinden und ausharren bis zum Ende. Amen.